Bin schon dabei. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und so. Und so, das sind unsere Leute. 16, 18, 19, 20, hopp, hopp, hopp, hopp, im Galopp. 6 oder 9. Thank you. Fledermaus. Halt, die Geschichte von der Fledermaus kann nur ich erzählen, denn das ist meine Komödie. Ich maskierte mich als Papillon und der Doktor verkleidete sich als Fledermaus. Ganz eingenäht in ein braunes Fell. Lange Krallen, breite Flügel und mit ungeheuren Ohren. Ich trank unserem Doktor unentwegt zu, sodass er gegen Morgen kanonenvoll betrunken war. Dann legte ich ihn unter einen Baum und fuhr davon. Als er endlich erwachte, musste er bei hellem Tag als Fledermaus zum Gaudium aller Gassenjungen durch die Stadt marschieren, bis er endlich unter starker Begleitung seine Rosen erreichte. Seitdem heißt er nur noch der Doktor Fledermaus. Ich bin ja auf meiner Hut. Na, vielleicht erfahren wir schon morgen, wer von uns den ersten Preis als Spaßmacher verdient. Einen solchen Spaß kann nur ein Marquis erfinden. Nun trinkt dem Marquis und dem Chevalier fleißig zu. Ich bitte euch. Champagner, der König aller Weine, ein Hof der springenden Majestät und ihren Untertanen. Es soll der Sinn und der Schaft, es soll

Du bist meine Schütze, Freund. Ja, deine Schütze fürs Leben. Ich will Leben, Leben, Leben, was immer es vergeben. Ruhe! Ruhe! Wir Scheiße! Wenn ein Beamter in der Früh in sein Büro kommt, will er seine Ruhe haben. Die braucht er. Nun sei gewarnt, mein Wirst du ruhig sein? Erst ein Täubchen, dann ein Schwan. Das muss ein Vogelhändler sein. Ich, das Lieberwitz, wo habe ich denn mein Fläschchen? Wo ist... Ah, hier ist es. Der Schlieberwitz, ein Pflaumenschnaps. Lasset uns einen Obsttag einlegen. Der hat schon wieder meine Fotografie vor sich. Ich muss es mir den Taumina-Prinzen von der Nähe anschauen in Nummer 12. Ruhe! Ruhe, Herrn Sie! Sonst fliegen Sie aus samt der Donner und dem Mobile. Also, wo sind denn meine Schlüssel? Jetzt habe ich meine Schlüssel. Für den Zellentrakt, die Schlüssel. Hallo, Herr Gefangener, können Sie mir nicht von innen aufsperren? Ich kann meine Schlüssel nicht finden. Ah, nein, da habe ich sie. So, bleiben Sie ungestört sitzen. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich komme schon zu Ihnen, Herr. Den Mann. Pardon, getrunken. Und wir haben habe geliebt. Liebe Ida, du hast so einen süßen kleinen, du hast so einen süßen kleinen, du hast so einen süßen, süßen, süßen kleinen. Aber Olga, du auch, aber etwas größer. Muss er nicht mehr wehtun. Ja, was ist denn? Es sind zwei Damen unten. Es können aber auch eine sein. Die wollen Chevalier Chagrin. Chevalier Chagrin? Chagrin. Ah, da ist er ja. Dr. Falke hat uns die Wohnung ganz richtig beschrieben. Wohnung, eine sonderbare Wohnung. Lass uns allein. Ja, ja. Ein fidelis Gefängnis. Ungeheuer fidelis. Zum Krankenjochen. Wir haben Ihnen eine Bitte vorzutragen. Da der Herr Chevalier sich heute ganz besonders für meine Schwester zu interessieren schien, allerdings. Da hielt ich es für meine Pflicht, Ihnen ein Geständnis zu machen. Oh, Ihnen ganz Angst. Ich bin nicht das, was ich scheine. Meine Schwester ist keine Künstlerin. Was nicht ist, kann noch werden. Ja, deswegen kommen wir zu Ihnen. Zu mir? Wieso? Mich hat auch so ein Vornehmer hier ausbilden lassen. Ja, haben Sie denn auch Talent? Ob ich Talent habe? Sonderbare Frage. Thank you. Das wird nicht leicht sein. Ein fideles Gefängnis. Es nötig, teurer Chevalier. Dich finde ich hier? Ich bin nicht der Chevalier Chagrin, sondern heiße Frank und bin Direktor dieses Gefängnisses. Ein guter Spaß. Ich bin ebenso wenig ein Marquis Renard, wie du der Chevalier Chagrin bist. Ich heiße Eisenstein und komme meine achttägige Reststrafe abzusitzen. Der Witz ist nicht schlecht ausgedacht. Was heißt das? Nun denn, ich habe Eisenstein gestern Abend persönlich arretiert. Wo und wann? Gestern Abend 10 Uhr in seiner Wohnung. Ja, war er denn überhaupt zu Haus? Natürlich. Er saß ganz gemütlich im Schlafrock mit seiner Frau beim Sekret. Im Schlafrock? Mit seiner Frau? Und wo ist dieser Herr von Eisenstein jetzt? Er sitzt auf Nummer 12. Ich muss ihn sogleich sehen! Herr Direktor, es ist wieder eine draußen. Was für eine? Eine Dame, sagt sie. Ja, wie schaut sie denn aus? Das hat sie mir nicht gesagt. Wie heißt sie denn? Das hat man gesagt. Blaue Eiche. Nein, gelbe Uche. Nein, rosa Linde. Ja, ich hab gewusst, ein Baum. Sie muss eine Marquise sein, weil sie hat die Chaison vorm Gesicht. Eine verschleierte Dame. Ja, ja, ich habe sie ins Sprechzimmer geführt, aber sie redet kein Wort. Du entschuldigst deine Augen. Sicher. Ein anderer wurde also in meiner Wohnung arretiert und hier statt meiner eingesperrt. Es ist zum Wahnsinnigwerden. Bitte, Herr Dr. Blinde, wenn Sie hier warten, ich hole Ihnen den Herrn von Eisenstein. Was sagt der Mensch? Er holt Sie? Sie sind doch schon da. Ich bin nicht nur da, ich bin auch dort. Was wollen Sie überhaupt hier? Was ich hier will? Sie haben mich doch rufen lassen. Ich habe Sie rufen lassen? Ja. Halt, ich habe eine Idee. Sie müssen mir Ihre Stelle abtreten. Ich brauche Ihren Rock. Nein. Ihre Brille, ja, nein, Ihre Akten, nein, und Ihre Perücke. Nicht meine Perücke. Hinaus! Geht Sie hinaus! Mein Abenteuer fängt an, mich zu langweilen. Es ist bereits Tag und wie es scheint, kümmert sich kein Mensch um mich. Aber nein, sie kommt selbst, mich zu trösten. Hören Sie, mein Gatte kann jeden Moment hier erscheinen. Er darf Sie hier nicht in seinem Schlafrock finden. Vielleicht kann der Notar helfen. Ein Notar? Da ist er schon. Ah, gar wie treulos ist bei ihm. Jetzt Fassung und Ruhe. Thank you. die Strafe bricht herein. Hier stehe ich als Richter, ich selbst bin Eisenstein. Meine Ungarin? Oh, ich schwach. Also Sie sind Herr von Eisenstein? Ah, wie ich sehe, hat es hier schon eine Erkennungsszene gegeben. Der wahre Herr von Eisenstein hat sich dekouvriert und brennt vor Verlangen, den Platz in seiner Zelle einzunehmen. Ich wäre... Niemals! Ich bin nicht Herr von Eisenstein. Wer will mir beweisen, dass ich Eisenstein bin? Nun, dann müssen wir wohl noch einige Zeugen kommen lassen. Noch einige? Es wird immer finderer bei uns. Jeder war zufrieden, was das Wett geschätzt, ein Opfer aus der anderen, der anderen Hand ist ganz am Leben dran. Wollen Sie mir erklären, nicht aus Sorge, wollen die Geschichte, noch hört ich mich klug heraus. So hält sich die Fledermaus. So hält sich die Fledermaus. Mir doch, ich bitte, alles, was dir Sorgen macht, war ein Scherz von mir erdacht. Und wir alle spielten mit. Wie der Prinz. Ich spielte mit. Und Adele. Ich spielte mit. Ihr so weh war ich das Müde. Doch mein Schlaf war Requisite. Komme Seligkeit entzücken, oh, wie macht dies Wort mich froh. Gattin, lass uns herzlich rücken. Warum nicht gerade alles so? Ihr wolle in den Glauben, den Weg in die Frauen. Und was geschieht mit dem Mut? Bleiben im Paaren Sie hier, will ich Sie als Freund und Vater, will er lassen ins Theater. Vergib deinem treuen Gabriel. Du siehst, nur der Champagner war an allem schuld. Champagner hat's verschuldet, was er heute tut. 这里是歌舞剧场，感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的节目。 古筝曲《高山流水》，清新淡雅。 二胡曲《江河水》，汹涌澎湃。 古琴曲《流水》，绕梁不绝。 水是美之源泉， 珍惜水资源，让美永驻人间。 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 大音精华，声系天下，北京人民广播电台公益广告。 不管驾驶速度有多慢， 不管车上是否有乘客， 不管是否停在红灯前， 不管是否有车载电话或蓝牙耳机， 不管谁给我打电话， 我承诺开车时不使用手机。 开车时不使用手机，不是因为你的手没有放在方向盘上，而是因为你的心不在驾驶中。 北京人民广播电台提醒您，开车时请勿使用手机。 大音精华，声系天下，北京人民广播电台公益广告。 我是导盲犬，我不叫不闹不咬人，我是盲人的眼睛，请大家允许我出现在公共场合，当您遇到我时，请不要呼唤，不要拒绝，不要抚摸，不要喂食。 同在蓝天下，共有一个家，包容导盲犬，关爱盲人。 大音精华，声系天下，北京人民广播电台公益广告。 我是消防车，守卫着这座城市。 出发！ 很多人说我有红色的铠甲，坚定的信念和无坚不摧的体魄。可是，每当看到人们因为不小心的疏忽造成难以挽回的损失，我的心…… 提高消防意识，远离火患，幸福平安。 古筝曲《高山流水》，清新淡雅。 二胡曲《江河水》，汹涌澎湃。 古琴曲《流水》，绕梁不绝。 水是美之源泉， 珍惜水资源，让美永驻人间。 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 大音精华，声系天下，北京人民广播电台公益广告。